1. Gott, der Herr, fragt, Eber Israel, I am Mutter, mit einem Scheid brief entlassen oder sie in einen gläubiger Verkauft habe. Stellt klar, dass sie viel mehr wegen ihrer eigenen Verfallungen und Übertretungen verkauft worden und ihr Mutter aufgrund ihrer Sünden entlassen wird. 2. Gott fragt, warum niemand anwesend war, als kam, und niemand antwortet, als rief. Betont sein unbegrenzte Macht, in dem rhetorisch fragt, ob sein Hand zu schwach sei, zu erlassen oder zu retten, und bekraftigt, dass durch sein Schelten das Meer austrocknen und Strom zur Wust machen kann, so dass die Fischemangels was sterben. 3. ICH wird den Himmel in tief Dunkelheit hallen und in mit einem gewand aus Sacktuch bedecken, trauer or zu drucken. 4. Der Herr, Yahweh, hat mir ein gelert zunge verlihen, damit ICH durch mutagent wird den erschopten beistehen kann. Jeden Morgen weckte mein Ohr, so dass ICH y ein Stühler aufmerksam zuhör. 5. Der Herr, Yahweh, hat mein Ohr geöffnet, und ICH habe mich nicht widersetzt oder bin zurückgewichen. 6. ICH bot meinen Rücken denen dar, die mich schlugen, und mein Wangen denen, die mir den Bart ausrissen. Mein Gesicht verbarge ICH nicht vor beskimpfungen und spuck. 7. Da der Herr, Yahweh, mir beistand, fühlte ICH mich nicht beschamt. Die Schild machte ICH mein Gesicht hart wie Feustin, denn ICH wust, dass ICH nicht in Schande geraten word. 8. Mein Verteidiger ist nahe. Wer mochte mit mir streiten? Last uns gemeinsam vor Gericht treten. Where is mein Ankläger? A soll sich mir nahen. 9. Gewiss, der Herr, Yahweh, word mir beistehen, wer konnte mich dann verurteilen? Viel mehr werden all mein Gegner wie ein Gewand zerfallen, das von Motten zerfressen word. 10. Wer unter Jup Yahweh furchtet, soll auf die Wort seines Knechts horen. Und wer in der Finsternis wandelt, one einen Lichtstrahl zu sehen, der soll auf den Namen Yahwehs vertrauen und sich auf seinen Gott verlassen. 11. Aber die Eure Eigenes Feuer ansundet und Brandfehl entfacht, wordet in die Glutjurs eigenen Feuers und in die von Ukent sundeten Brandfehl fallen. Dies word Uke von meiner Hand widerfahren und wordet Uken einem Ort des Schmerzes niederlegen müssen.